Gespräch 3. Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Ich brauche ein Zimmer für eine Nacht. Warten Sie, ich schaue mal. Also die 118 ist weg. Die 215 ist frei. Und die 216 auch. Das ist allerdings ein Doppelzimmer. Nein, ich will ein Einzelzimmer. Gut, dann das Zimmer 215. Wie ist Ihr Name bitte?